Gibt schlimmer. 8:19 Uhr, Sie hören Studio 9 hier im Deutschlandradio Kultur. Der französische Film Ziemlich beste Freunde zwischen einem gelähmten, reichen, weißen Franzosen und einem schwarzen Kleinkriminellen, der zu dessen Pfleger wird, der hat alle Kinos gefüllt und auch so ein bisschen multikulturelle Sehnsüchte bedient. Jetzt gibt es so eine weitere Multikulti-Sommergeschichte, die hat in Frankreich schon 10 Millionen Zuschauer erreicht. Das ist eine Menge Holz in Frankreich. Da ist ein Vater mit, der hat 4 Töchter, eine ist mit einem Juden zusammen, eine mit einem Muslim, eine mit einem Chinesen. Und der Film heißt Monsieur Claude und seine Töchter. Und man kann sich vorstellen, dass es da zum Culture Clash kommt. Und das hört sich so an. Und was habt ihr gestern Abend gemacht? Wir waren in Montmartre in einem volkstümlichen Bistro. Na toll, gibst du mir die Adresse? Aber natürlich. Es war grandios. Bedauerlicherweise sind wir auf dem Rückweg in Barbès gelandet. Das war auch volkstümlich. Was willst du mit volkstümlich andeuten? Nicht doch, nicht böse sein, Rashid. Aber für Leute wie uns, die in einer kleinen Provinzstadt wohnen, ist Barbès ein Schock. Und was für einer. Zum Glück hatte ich meinen Pass dabei, denn von jetzt auf gleich war ich in Bab-el-Wet. Jetzt gehst du aber wirklich zu weit. Na was denn, es stimmt doch. Da war nicht ein einziger Franzose auf der Straße. Deine Bemerkungen sind von Anfang an grenzwertig. Wie grenzwertig? Rassismus verdächtig. Ich und Rassist? Bitte, ich bin Republikaner und Gaullist wie schon mein Vater. Ich bin ruhig, ich akzeptiere nur nicht, dass man mich einen Rassisten nennt. Ich habe immerhin 3 von meinen 4 Töchtern Männern mit Migrationshintergrund überlassen. Während ihr... Was habt ihr denn für Frankreich getan? Hm? Papa, erstens hast du uns nicht überlassen. Zweitens, de Gaulle ist nicht mehr am Leben. Und drittens, krieg dich wieder ein. Monsieur Claude und seine Töchter. Und diesen Film hat unsere Filmkritikerin Anke Lewicke schon gesehen. Wenn man diese ganzen Rassismen in Frankreich derzeit beobachtet, dann könnte man sagen, es ist der Film zur rechten Zeit, oder? Ja, auf dem Papier schon. Also die Handlung legt ja gerade regelrecht zum Culture Clash ein. Und für diese Eltern kommt es ja noch viel schlimmer. Sie haben ja noch eine 4. Tochter. Und diese 4. Tochter kündigt jetzt an, dass sie heiraten möchte. Und aufatmen ist es ein katholischer Franzose. Dann gibt es das erste Zusammentreffen, das ist wirklich sehr schön inszeniert. Die Eltern sitzen so in einem typischen französischen Bistro, sind ganz aufgeregt und sonst was. Und dann kommt sie eben mit ihm um die Ecke und er ist eigentlich ein Schwarzer. Und bevor die Eltern überhaupt was sagen können, guckt er eben seine Freundin an und sagt, du hast mir ja gar nicht gesagt, dass deine Eltern Weiße sind. Also er kehrt das um und das ist richtig schön, dieser Rassismus, wie damit gespielt wird. Aber ansonsten, eine Komödie darf ja nun mit Stereotypen und Klischees spielen, darf die Grenzen überschreiten. Aber hier ist das so alles so doch sehr voraussehbar. Also beim Chinesen gibt es natürlich Witze, dass Chinesen Hunde essen. Dann geht es natürlich darum, dass der Schwarze für weiße Frauen besonderes Sexobjekt ist. Und dann ein bisschen verkehrt ist es mal, der Jude hat hier nicht mehr den Geschäftssinn, sondern der Chinese. Aber das passt ja auch eigentlich in die Zeiten rein. Und ich habe so das Gefühl, eigentlich gehört es ja zu einer Komödie, dass man so im Rassismus selbst überführt wird. Aber hier wird man eher so bestätigt, dass so ein bisschen Rassismus ja vielleicht auch dazugehört. Also es fällt auch mal der Satz, ach, ein bisschen Rassisten sind wir doch alle. Also da solidarisiert sich der Film quasi mit einem konservativen Zuschauer, anstatt den anzugreifen. Und ich finde überhaupt, dass dieser Film nicht die Vorlagen gibt, dass es wirklich einfach, dass der Rassismus eine böse Fratze richtig zeigen kann. Worin unterscheidet er sich denn nun von Ziemlich beste Freunde? Na, Ziemlich beste Freunde hatte doch tatsächlich einen Alltag. Da ging es um einen Schwarzen, der kam aus der Banlieue, also vom Rande der Gesellschaft und kam ins Zentrum. Und wir sehen hier einmal, wie dieser Schwarze morgens seine Mutter beobachtet, die zur Putzschicht kommt. Und da wissen wir auf einmal, das ist die Wirklichkeit. Ziemlich beste Freunde hatte eine Wirklichkeit, an der er sich abarbeitet. Die fehlt hier. Man kriegt auch gar kein Gefühl für die Provinz, wo die Eltern wohnen, für die Spießigkeit. Und letztlich ist der Vater nicht eine Karikatur eines Spießer, sondern so ein Anarchist, mit dem man sich auch noch, also der auch noch der Sympathieträger ist. Und wenn dann noch die Schwiegereltern, die Neuen aus Schwarzafrika kommen, dann wird so noch die große Völkerverständigung gefeiert mit Zumba-Tanzen und allem, was dazugehört. Der erste Film also, der diese Woche anläuft. Feuerwerk am helllichten Tag ist der nächste. Der ist mehrfach auf der Berlinale ausgezeichnet worden mit dem Goldenen Bären und den Preis für den männlichen Darsteller. Der ging auch nach China. Was war daran so faszinierend, so begeistert? Na, einmal ist es ein unheimlich spannend inszenierter Thriller, aber es ist ein Thriller, der uns auch mitten mit in die chinesische Wirklichkeit nimmt. Also wir bekommen es so mit so typischen Ecken, also einem Ex-Bullen zu tun, der jetzt völlig fertig ist. Und er nimmt auf einmal, kommen Morde vor, wie als er noch nicht vom Dienst suspendiert war. Da geht er dann einfach so auf eigene Faust nach. Und alles führt zu einer mysteriösen Frau, so zu einer klassischen Femme fatale. brutal. Aber gleichzeitig, wenn man sich in der Filmgeschichte anschaut, es gab ja zum Beispiel das New Hollywood-Kino in den 70er Jahren, wo es auch um eine Verunsicherung der Gesellschaft ging, auch den Film Noir. Und hier geht es eben auch um eine Verunsicherung, die immer mehr durch die Bilder dringt, wo sich wirklich die chinesische Realität ausbreitet in dieser Krimi-Handlung. Unsere Filmkritikerin Anke Lewicke über Feuerwerk am helllichten Tag und Monsieur Claude und seine Töchter. Die beiden Filme kommen ab heute in die Kinos, 8:25 Uhr.